Hallo Stefan. Tja, zur 100. Folge kommt natürlich selbstverständlich auch ein Gruß aus dem Podcast Versuchslabor beziehungsweise vom Backhauscast. Ja, 100 Folgen. Hut ab, mein Lieber. Das ist schon was. Naja, du hast mich ja damals mit dieser Folge, wo du diese Palette Guinness in der Dose gekauft hast, damit hast du mich ja gecasht damals. Also das ist nach wie vor immer, glaube ich, noch mein Lieblingsding hier mit dem, wie wir das im Auto sitzen, ich kann nicht mehr warten, ich glaube, ich reiß mir gleich eine Dose auf oder so war das, ne? Wunderbar. Habe ich jetzt leider nicht parat, welche Folge das genau war, aber damit habe ich dann angefangen, deinen Podcast zu hören und tu das auch immer noch sehr, sehr gerne. Hat mich damals auch schwer berührt, wie du tatsächlich dich dazu durchgerungen hast, auch über euren Nachwuchs in deinem Podcast zu sprechen, wo ja der Weg auf die Welt nicht gerade der einfachste war, aber Hut ab, Respekt, also das uns da so mitzunehmen, auch in so richtig privaten Dingen, ja, toll, da habe ich Hochachtung, muss ich echt sagen an der Stelle. Jo, und ansonsten, also ich habe immer viel Spaß, freue mich auf jede neue Folge und mein Lieber, mach so weiter, ne? Du weißt ja, wo die Misthaufen qualmen, da wachsen keine Palmen, in dem Sinne, mach es gut und bis bald, der Klaus, servus.